Willkommen im Niemandsland. Es ist Freitag, 16. Juli 2010. Hallo. Ich trage mein Telefon durch deine Stadt. Ich trage mein Telefon dort, wo du es merkst. Ich reiß mich zusammen, ich bin schließlich zu Gast. Oh, ich stell mein Telefon auf Vibrato-Alarm. Oh, ich warte. Oh, ich warte. Oh, ich warte. Oh, ich warte. Besser mit mir telefonieren. Ich lebe mein Leben gänzlich unbeschwert. Nur halbes Koffein, leichte Küche, leichte Weine. Wirtschaftslösungen für einen kleinen Planeten. Ganz einfach von zu Hause oder unterwegs. Oh, ich warte. Oh, ich warte. Oh, ich warte. Oh, ich warte, besser mit mir telefonieren. Also trage ich mein Telefon durch deine Stadt. Ich bin überall erreichbar, ganz so wie du mich machst. Rufen Sie uns an, ja, wir sind immer für Sie da. Unter folgender Rufnummer an diesem Apparat. Oh, ich warte. Oh, ich warte. Oh, ich warte. Oh, ich warte. Besser mit mir telefonieren. Contrabanda. 19 anys. 19 anys. 19 anys. 91.4 de la FM, Barcelona. 19 anys. 19 anys. Heute in Niemandsland ein paar Themen zu diesem heißen Sommer passend. Ein Geburtstag ist zu begehen. Der Verleger Klaus Wagenbach hat am 11. Juli seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und dieser Mensch ist doch sehr interessant und einer näheren Glückwunschbetrachtung wert. Dann haben wir das Thema Zahlen, bis es kracht. Das Sparpaket der schwarz-gelben sogenannten, wie soll man das nennen, Koalition, Regierung. Da kann man blechen, bis es nur so kracht. Dann als nächstes Thema auch Rente im Aquarium oder Paella in Spanien. Es geht um das Schicksal des Herrn Kraken, des Kraken Paul, Paul die Krake. Den wollen die Spanier haben, aber sie kriegen ihn nicht. Und eine eingehendere Betrachtung des Durchmarschs der Lobbyisten durch die Finanzmarktreform von Herrn Obama in den USA. Die Themen im heutigen Niemandsland. Yo! über Gau auskopfen und Malz. Gott erhalt, wenn man das Brot mit Freunden feiert, dann knallt. Aufgedrehte Bässe, ein Pilz in der Fresse, voll fröhlich in Nässe. Und bevor ich es vergesse, ist der Ruf es ruiniert. Lebt sich gänzlich ungeniert, wer die Party zelebriert, hat das sowieso kapiert. Deswegen ist uns heute Abend alles scheißegal, wie und wo wir feiern, Hauptsache das Bier ist erste Wahl. Bezahlen tun wir später, denn wir sind gerade nicht flüssig. Doch das Feiern und das Bier ist noch lang nicht überdrüssig. Überschüssige Kraft, umgesetzt in Gerstensaft. Jeder trinkt so lang und viel, wie er eben schafft. Wir feiern laut und doll, bis alle auf den Tischen springen. Und am Höhepunkt der Party fangen wir laut an zu singen. Nee, Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso weit seid, warum sind wir hier? Nee, Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wir beginnen die Sendung mit einem Bierlied. Mehr Bier, mehr Bier. Fettes Brot aus Hamburg. Im Haus. Unser Mann Tobi ist auf Klo. Mit rechter Wald, Dr. Renz sowieso. Ich bin am Pilzebügeln, allein im Waschkeller. Such noch ne volle Knolle, aber jemand war schneller. Herr Gastgeber, noch ein Lötenstimm und Zeber. Ich mach noch einen weg, hab ne Leber wie ein Seebär. Ich staun, denn die Frauen werden netter mit jedem Pilz. Sag, was du willst, ich glaub, ich bin in Beverly Hills. Yes, Skills, I got fat skills. Dank des einen oder anderen Pummels. Vorm Haus in allen Winkeln stehen Leute und pinkeln. Phipps hat wieder ein Schwips und zitiert Abraham Lincoln. Um ihn herum entsteht Kuddelmuddel. Während ich im Sand einer Pfandbuddel buddel, ich schwenke zur Tränke. Ich schwanke zur Tanke, fünf Weibe fürs Sägewerk. Bitte. Danke, Kranke und Kinder, zuerst ins Rettungsboot. Bieralarm, hier kommt fettes Brot. Mehr Bier, wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso was? Natürlich wollen wir mehr Bier. Man könnte jetzt literweise das Bier nur so reinschütten, aber dann ist man nach kurzer Zeit auch K.O. Hallo Werner, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, das Bier habe ich gestern Abend schon und gestern Nacht reingeschüttet, also im Moment. Hier viele Grüße aus der Sauna. Im Moment Wasser, eiskaltes Wasser. Eiskaltes Wasser. Ich habe hier nicht so ganz kaltes Wasser, weil ich will meinen Magen nicht schocken. Aber Wasser ist angesagt, weil man, so wie man es reinkippt, so schwitzt man es auch wieder aus. Wir haben also wieder herrliche 36 Grad hier im Zentrum von Barcelona. Hier im Studio könnte man auch gerne 5, 6, 7, 8 Grad draufpacken. So ist das nun im Sommer. Die Themen habe ich schon angekündigt, zumindest ein paar. Es geht um den 80. Geburtstag des Berliner Verlegers Klaus Wagenbach. Dann über Krakenpaul, da gibt es auch noch einiges zu sagen. Man muss es einfach erwähnen, man muss diesen Kraken einfach besprechen. Dann Zahlen, bis es kracht. Die Regierungen ganz allgemein, aber die Bundesregierung, schwarz-gelb, greift den Leuten immer dreister, immer frecher in die Taschen. Irgendwann ist wohl der Punkt erreicht, wo es wirklich kracht. Zahlen, bis es kracht. Und dann kracht's. Hoffentlich. Dann auch noch Obamas schüchterne Finanzmarktreform, die von den Lobbyisten praktisch zertrampelt wurde. Werner, was hast du dabei an Themen? Ja, diese Geschichte da mit dem Iran, wo wieder mal jemand, also eine Frau natürlich, gesteinigt werden soll, Kampagne von Amnesty International. Ja, und dann halt mehr oder weniger das Gleiche, was du auch gesagt hast. Vielleicht noch ein Nachwort, ein Nachruf zum diesem Fußballrummel da. Gut, lässt sich immer noch was zu sagen. Eine Nachbetrachtung, meinst du? Ja, oder noch kommentieren wir das noch kurz. Ne? Klar, gerne. Gut, also es gibt genug Stoff zum Hören hier im Niemandsland. Jo, agur. Herr Ober, noch ein Pferd. Mehr Bier. Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso weit sagt, warum sind wir hier? Mehr Bier. Wir fragen euch, was wollt ihr? Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Mehr Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Mehr Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Bier! Fettes Brot, noch mehr Bier wollen die. Eine Nachbetrachtung hast du angekündigt, Werner. Dann würde ich sagen, schieß doch mal los. Was gibt's denn da noch zu betrachten? Ich meine, Spanien ist Weltmeister. Deutschland hat sich selber zum Sympathieweltmeister gekürt. Man hat das überall gelesen. Die Bildzeit. Alle. Ich habe es gelesen im Internet, bei der Deutschen Welle. Aber wir sind Sympathieweltmeister. Das ist natürlich ein Titel, der ist sehr diffus. Man weiß gar nicht, wer die Deutschen so genannt hat. Aber ist doch nett, dass die deutschen Medien selber sagen, aber wir sind Sympathieweltmeister. Das ist ja auch was. Weil der eigentliche Weltmeister, dazu hat es ja nicht gereicht, ne? Leider nicht, zumindest nicht im Spiel gegen Spanien. Die anderen Spiele, da hätte es dreimal gereicht, hätten sie mal gegen Argentinien zwei weniger geschossen. Aber gut, so ist das Fußballgeschäft. Hartes Business. Naja, also habe ich ja schon öfter gesagt, also ich bin sehr froh, dass die Deutschen nicht Weltmeister geworden sind. Dass die Spanier es geworden sind, hat mir auch nicht so gefallen, weil ich wohne ja hier und deshalb musste ich dann jetzt am letzten Sonntag diesen ganzen Rummel mir anhören, mitkriegen. Es gab keine Möglichkeit, sich dieser Euphorie zu entziehen und praktisch ging es da ja dann noch weiter die ganze Woche bis gestern, bis heute. Ne? Und das wird sogar noch 4 Jahre so weitergehen. Ja, die Spanier hatten ja so ein Defizit. Ich meine, man muss den spanischen Fußball ja mal kurz umreißen für Leute, die nicht hier in Spanien leben. Müsste man vielleicht kurz mal erklären, wie die Spanier selber sich sehen als Fußballnation. Die Spanier sieht sich als Fußballnation immer in der Rolle des betrogenen Opfers. Die Spanier sind also eine Opfernation, was das Fußballspielen anbetrifft. Sie sagen eigentlich immer, den Fußball haben wir gebracht, aber durch widrige Umstände haben wir verloren. Dann war es der Schiedsrichter, der Rasen, Fehlentscheidungen oder die Fouls, die brutalen Fouls und schmutzigen Tricks des Gegners. Diese Mythen, wir sind die Besten, aber man lässt uns nicht Mythos, der kreist seit Jahrzehnten, seit ich in Spanien lebe, kreist der durch die Medien, durch die Fußballkommentare und da sind die Spanier super, super empfindlich. Man kann mit ihnen da auch nicht gut diskutieren, zumindest nicht mit den fanatischen spanischen Fußballfans. Dieser Mythos kreiste also seit Jahrzehnten durch die Hirne des hispanischen, sagen wir mal, Homo Futbolensis und der ist nun durch einen Ausbruch der Freude, hoffen wir, dass da ein Deckel abgeflogen ist und diese Mentalität sich ein bisschen selbst geheilt hat, weil es hatte doch auch etwas mit einem Minderwertigkeitskomplex zu tun und der ist vielleicht geheilt worden und da könnte man vielleicht froh sein. Vielleicht heilt das die nationale Fußballseele. Ja, ich finde, ich fürchte, dass da wird nichts geheilt, weil mit dieser Geschichte mit Ehre und Ruhm und so, ist es so ähnlich wie mit dem Geld. Ne? Da gibt es kein Limit, da kommt nie der Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich genug, sondern immer noch mehr und so. Also, und ich bin wirklich froh, also kann mich jetzt selber und euch alle beglückwünschen, dass es jetzt endlich weniger brutal zugeht mit diesen Nationalsymbolen und so, dann muss man sich angucken, wie während des Spiels dann plötzlich die Königin, man stelle sich vor, die Königin, die Reina Sofia, beim Spiel die Arme hochreißt, ganz begeistert, dann wieder eine Torschance für Spanien, Felipe fasst Leti bei der Hand, daneben, uff! Und jetzt dieser vielsagende Blick, den sie dann kurz austauschen. Man sieht dann, nachdem Spanien dann am Ende gewonnen hatte, die Infanta Elena tanzt während des Übertragungs und nach der Übertragung des Spiels auf einem öffentlichen Platz in Madrid mit einer Cola-Dose in der Hand. Ein Mensch wie du und ich. Ja, also so nahe war man sich noch nie. Ne? So nahe ist man sich aber auch immer, wenn es was zu holen gibt. Ich meine, diese Leute kommen ja wirklich nur, wenn sie vom Glanz sich eine Scheibe abschneiden. Zu den Siegertypen kommen sie natürlich geflogen. Das ist ja nicht nur... auch mit dem Spruch auf den Lippen, wir unterstützen jetzt die Mannschaft. Aber lass sie mal in der Vorrunde ausscheiden, da lässt sich niemand blicken, weil niemand will mit Losern fotografiert werden. Ja. Aber was sich da herstellt, ja, die Leute sehen ein paar Meter weiter, die Infanta tanzen, sie freut sich genauso wie du und ich. Ja. Also nicht nur nahe, dass man sich so nahe kommt, sondern das ist fast noch schlimmer. Wir sind das Gleiche, ne? Wir sind eins. Wir fühlen und wünschen alles dasselbe. Ja. Das ist halt das Schlimme dabei, wenn wenn die Nationalmannschaften spielen. Und dann am nächsten Tag ist der Rausch vorbei. Und was stellt der glückliche, stolze Fußballfan fest? Der Chef, der schnauzt ihn genauso an wie letzte Woche noch. Ne? Die Schlange vorm Arbeitsamt ist noch länger geworden. Ne? Oder wie jetzt in Deutschland. Wie hast du gesagt, Sympathieweltmeister? Selbsternannter Sympathieweltmeister. Ja. Ich habe es in der Deutschen Welle und in vielen Medien gelesen, aber wir sind Sympathieweltmeister. Im Spiegel stand es auch. Und dann kriegst du am nächsten Tag mit, dann, nachdem wir dann Sympathieweltmeister sind. Jetzt wird bei den Eltern das Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger gestrichen, ist ja schon, oder gekürzt, ist ja schon länger klar. Ne? Aber jetzt geht es gerade weiter noch, wie vor der Weltmeisterschaft. Ja? Die Minijobber und auch Paare, die den sogenannten Kinderzuschlag erhalten, bekommen keinen Zuschuss mehr. Und für sozial Besserverdienende gibt es natürlich logischerweise geringere Einschnitte. Das nennt die Regierung dann aber nicht Umverteilung von unten nach oben, sondern ein Anreiz soll geschaffen werden für die Hartz-IV-Empfänger, die Suche nach einem Arbeitsplatz intensiver zu betreiben. Also die müssen dafür noch dankbar sein. Ne? Oder dann die nächste Geschichte, was jetzt in die Diskussion kommt. Man soll nicht mehr beim Arztbesuch einmal im Vierteljahr eine Praxisgebühr von 10 Euro bezahlen, sondern bei jedem Arztbesuch. Ne? Und im Grunde ist das ja nur gerecht, wenn man sich's überlegt. Ne? Also deine Leistung wird entlohnt. Du bringst die Leistung, nicht krank zu werden, und für diese Leistung musst du dann, wirst du auch nicht zur Kasse gebeten. Im Gegensatz dazu, die Leute, die nichts leisten, die faul sind und krank werden, die also es nicht leisten, nicht krank zu werden, die müssen dann jetzt ran und müssen bezahlen. Ja, von wem ist die Idee? Von Herrn Josef Schlamann, Chef der CDU-CSU-Mittelstandsvereinigung. Ja, und so geht es gerade weiter, jetzt nach der Fußball-Weltmeisterschaft. Also deshalb bin ich froh, jetzt haben wir endlich wieder Zeit und Ruhe, über solche Sachen nachzudenken. Geschmacksneutral. Optimal. Geschmacksneutral. Optimal. Geschmacksneutral. Ein Geräusch, er wird wach und er fragt sich wieso. 6:35 Uhr, gute Laune Radio. Sein Tag beginnt und er wird so sein, wie alle Tage sind. Denn sein Weg ist immer gerade und es bläst kein Gegenwind. Es geht er duschen, dann geht er Zähne putzen, dann rasieren und dann das Aftershave von Weihnachten benutzen. Dann gießt er Kaffee in die Tasse, in die er es jeden Morgen gießt. Dann nimmt er sich die Zeitung, die er jeden Morgen liest. Dann steigt er in sein Auto, wie immer. Immer. Und dann fährt er ins Büro, wie immer. Immer. Dann sitzt er an seinem Tisch, wie immer, wie immer. Keine Veränderung, es wird nicht besser und nicht schlimmer. Der 8-Stunden-Arbeitstag nimmt so seinen Lauf. Er kopiert und notiert und schreibt wichtige Sachen auf. Und er macht und er tut und dann ist es 17:30 Uhr. Dann kann er nach Hause gehen, denn er war heute wirklich fleißig. Zu Hause angekommen, zieht er seine Hausschuhe an, nimmt die Fernbedienung und dann ist der Fernseher dran. Es gibt seinen Film. Und dann guckt er ein paar Serien mit Sonne, schönen Menschen, ist ja fast so gut wie Ferien. Dann legt er sich ins Bett und er macht sich keine Sorgen. Denn heute war wie gestern und gestern war wie morgen. Das war Müller, Nachname und Vorname Karl. Und er ist optimal, geschmacksneutral. Optimal, geschmacksneutral. Optimal. Zum Thema Nachbetrachtung zur Fußball-WM. Ein Medienphänomen müssen wir auch erwähnen, das ist der Kraken Paul. Wer hätte das gedacht, dass so ein Gag die Weltpresse, die Weltmedien praktisch wochenlang in Atem hält. Alle Spiele der WM hat der Tintenfisch Paul aus Oberhausen richtig getippt. Das ist natürlich auch ein Phänomen. Nun soll er seinen Ruhestand im Aquarium genießen. In Spanien überlegt man, das Tier zu kaufen. Menschenschlangen stehen vor dem Eingang und warten trotz der Hitze geduldig auf den Einlass. So geht das schon seit Wochen im Aquarium Sea Life in Oberhausen. Warum gehen die Leute nicht einfach ins Schwimmbad, fragt sich der ahnungslose Betrachter dieses Spektakels. Die Antwort: Im Aquarium lebt Paul und Paul ist eine Attraktion. Paul ist ein 2,5-jähriger Tintenfisch. Tintenfische werden nicht älter als 3 Jahre, also schon ein alter Herr. Man nennt ihn auch Krake. Wissenschaftlich korrekt ist auch die Bezeichnung Oktopus. Ein Oktopus, Achtung, sehr interessant, hat 8 Arme, das wissen alle, aber 9 Gehirne und 3 Herzen. Wer wusste das schon? Bei so viel inneren Werten ist es fast glaubhaft, dass ein so ausgestattetes Tier auch hellseherische Fähigkeiten haben kann. Die ersten Beweise seiner Sinneskraft lieferte Paul bereits vor 2 Jahren bei der Fußball-Europameisterschaft. Paul ist scharf auf Muscheln. Während der EM 2008 kam jemand auf die Idee, 2 Glaskästchen zu nehmen und jeweils eine Muschel dort hineinzulegen. Jedes Kästchen wurde mit den Nationalfarben eines der beiden Teams ausgestattet, die gegeneinander antreten mussten. Dann kam Paul, der Tintenfisch, und durfte wählen. Mit dem wählerischen Griff in einen der beiden Glaskästen hatte Paul seine Muschel ausgesucht und damit, was er vielleicht gar nicht weiß, auf den Sieg einer Mannschaft getippt, deren Fahne das Kästchen schmückte. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Bei der diesjährigen WM tippte Paul nun wieder nicht nur die Deutschlandspiele und traf jedes Mal. Wie kann das sein? Wurden in den letzten Wochen Wissenschaftler gefragt und Antworten gab es genug, nicht nur von Wissenschaftlern. Was denkst du denn, Werner? Ist das alles Humbug mit dem Kraken Paul? Eine Inszenierung, ein Trick, eine bösartige Fälschung oder was? Ich weiß es nicht, also ich muss zugeben, ich habe nicht viel drüber nachgedacht, weil meine erste Idee natürlich ist, ein weiteres Beispiel für die Verblödung der Massen, ja? was ich nach wie vor denke. Aber nachdem du jetzt gerade gesagt hast, der hat 9 Gehirne, gibt es auch schizophrene Tintenfische. Also wenn jetzt ein Gehirn zum Beispiel wünscht, dass Spanien gewinnt und sein anderes Gehirn, eines seiner anderen Gehirne wünscht, dass Holland gewinnt, da muss der doch verrückt werden, der Typ. Es gibt keine rationelle Erklärung, es gibt einfach die Erklärung, es war wie beim Würfeln, du hast immer 50-50 und es kommt 7 oder 8 oder 10 Mal hintereinander, wie beim Roulette, es kommt schwarz oder rot. Oder vielleicht immer das schwarz oder rot, was du nimmst. Es ist immer 50-50 bei jedem Wurf. Vielleicht hat sich aber auch vorher eine Gruppe von Fußballspezialisten zusammengesetzt und die haben dann untereinander ausgemacht, die eine Mannschaft hat mehr Chancen zu gewinnen als die andere und dann haben sie für die Mannschaft eine bessere, eine leckere Muschel da reingetan und weil Paul natürlich nicht blöd ist, greift er sich dann die. Wäre doch auch eine Möglichkeit. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit, aber wer hätte getippt, dass Serbien gegen Deutschland gewinnt? Eigentlich niemand zu der Zeit. Deutschland galt als das eingespieltere, bessere Team. Gut. Wie dem auch sei, Paul hat richtig geraten und eine Erklärung lag in den Farbkombinationen. Vielleicht mochte Paul der Hellseher gelb-rot oder rot-gelb. Beide Farben kommen sowohl in der spanischen als auch in der deutschen Flagge vor. Vielleicht hat er deswegen beim EM-Spiel 2008 zwischen Deutschland und Spanien sich vertippt. Da hat er sich vertippt. Da hat er nämlich auf Deutschland gesetzt. Wiederholt hat Paul einen solchen Fehler danach nicht mehr. Liegen die anderen richtigen Tipps daran, dass weder Großbritannien, blau-rot-weiß, noch Argentinien und Uruguay, blau-weiß, die richtige Farbkombination in ihren Landesfarben aufweisen können? Aber warum hat dann im zweiten Gruppenspiel Paul den serbischen Kasten bevorzugt und nicht die deutschen Farben? Die serbischen Farben sind ja auch blau-rot-weiß. Vielleicht hilft eine weitere Erklärung. Der Tintenfisch hat einen ausgezeichneten Geruchssinn. Auch wenn die Sea Life-Betreiber felsenfest behaupten, dass beide Muscheln immer identischer Herkunft und Qualität waren und damit für menschliche Verhältnisse sicher auch recht hatten, so kann es doch immerhin sein, dass der Tintenfisch mit allerfeinster Nase bzw. allerfeinstem Geruchssinn zur jeweils besseren Muschel gegriffen hat, in seinem Sinne. Doch auch in diesem Fall wäre die Übereinstimmung der Tipps mit dem tatsächlichen Spielausgang noch zu viel des Zufalls. Gut, jedenfalls ein riesiger Medienrummel, ein gigantischer Zirkus wurde in Gang gesetzt. Paul, man hörte tagelang nichts anderes. Wirklich, morgens in der Kneipe, in der U-Bahn, ich hörte überall hier El Pulpo Paul, El Pulpo Alemán, echte, El Pulpo, man hörte nichts anderes. Spanier haben sich natürlich gefreut, als Paul auf sie setzte und aus lauter Dankbarkeit wollten sie ihn dann auch kaufen. Paul ist weltberühmt geworden und wie jeder Promi hat Paul nicht nur Fans. Paul hat auch schon Drohungen bekommen im Internet. Drohungen gegen das Tentakel-Orakel wurden ausgestoßen von deutschen, aber auch von enttäuschten holländischen Fans. Das Internet wurde überschwemmt von Tintenfischrezepten, von Fotos aufgehängter Kalamaren. Auf dem Videoportal YouTube wurden brutalste Szenen aus chinesischen Restaurants gezeigt, in denen Oktopusse wie Paul lebend in kochende Flüssigkeit geworfen werden. Doch all das erreichte den knuddeligen Paul in seinem Oberhausener Aquarium nicht wirklich. Sea Life sorgt rund um die Uhr für Security und konnte so feige Anschläge gegen das Tier erfolgreich verhindern. Es kamen zum Beispiel Meldungen, die sagten, Paul, wir wissen, wo du wohnst. Zum Beispiel im Internet. Es gab also Drohungen gegen diesen Paul. Ich bin ein Mann. Der Trubel der letzten Tage hat sich nun nach dem WM-Ende endlich gelegt. Und das ist gut so, denn Paul braucht Ruhe. Er ist nämlich schon 2,5 Jahre alt, wie vorhin gesagt. Das ist ein recht hohes Alter für einen Oktopus. Um es ganz brutal deutlich zu sagen, Paul steht möglicherweise kurz vor seinem Ableben. Da will das Aquarium Sea Life gut dafür sorgen, dass es dem alten Mollusken bis zum Tode ganz gut geht. Allerdings wollen Pauls Anhänger noch nicht, dass er aufhört. Im Gegenteil, täglich landen zu hunderten Mails mit Orakelanfragen im Sea Life Postfach. Fragen wie, wie lange wird Merkels Koalition noch halten oder kriege ich dieses Jahr in Mathe eine 5? Sorgen zwar für allgemeine Belustigung, konnten aber nach wissenschaftlicher Expertise nicht von Paul beantwortet werden. Was soll er da machen? Soll er einen Kasten mit, ich kriege eine 5, einen Kasten mit Ja, einen Kasten mit Nein? Welche Farben soll man nehmen für die 5? Schwierige Sache. Gut, so darf der Krake mit dem zweiten Gesicht in Ruhe in seinem Aquarium den ewigen Jagdgründen unter Wasser entgegensehen. Vielleicht noch eine letzte Meldung zu diesem Krakenphänomen. Ein Dorf in Galizien hat Geld gesammelt und möchte Paul für 30.000 Euro kaufen. Er soll dort auftreten, allerdings nicht als hellseherischer Tentakel-Orakel, sondern als Maskottchen. Und zwar für ausgerechnet für ein Gastronomiefest. Wir wissen alle, im Mittelpunkt dieser Fiesta stehen nämlich Spezialitäten aus Tintenfisch, der Pulpo Gallego. Da kriegt man schöne kleine Tentakelscheibchen, schön abgehackt, mit schön bestreut und gewürzt. Und das ist ein Leckerbissen. Gut, ein Schelm, wer da Böses denkt. Aber die Betreiber von Sea Life in Oberhausen lassen sich auch von solchen verlockenden Angeboten nicht aus der Ruhe bringen. Paul ist nicht korrupt, er ist nicht käuflich. Paul bleibt da und sicher ist, dieser Tintenfisch wird in keiner Paella enden. Es war ein Beitrag der Autorin Silke Wunsch von der dwworld.de Deutsche Welle. Ich bin am Pilzebügeln, allein im Waschkeller. Such noch ne volle Knolle, aber jemand war schneller. Herr Gastgeber, noch ein Lötenstimmungsheber. Ich mach noch einen weg, hab ne Leber wie ein Seebär. Ich staun, denn die Frauen werden netter mit jedem Pilz. Sag, was du willst, ich glaub, ich bin in Beverly Hills. Jetzt gilt's, I got fat skills. Dank des einen oder anderen Pummels. Vorm Haus in allen Winkeln stehen Leute und pinkeln. Phipps hat wieder ein Schwips und zitiert Abraham Lincoln. Um ihn herum entsteht Kuddelmuddel. Während ich im Sand in einer Pfandbuddel buddel, ich schwenke zur Tränke. Ey, ich schwanke zur Tanke, fünf Weibe fürs Sägewerk. Bitte. Danke, Kranke und Kinder, zuerst ins Rettungsboot. Bieralarm, hier kommt fettes Brot. Mehr Bier. Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, was ab, warum sind wir hier? Mehr Bier. Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, was ab, warum sind wir hier? Bier. Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, was ab, warum sind wir hier? Mehr Bier. Wir fragen euch, was wollt ihr? Ganze Menge Leute, die wollen wie wir mehr Bier. Ich hol gerade den Abschlag, ich trunken wollt und komm mit einem dicken Fass jetzt auf euch zugerollt. Ich fühl mich richtig wohl mit der Flasche in der Hand. Ich seh den Fisch hinter mir an der Wand. Fand eine Bierdose, muss ich doch mal gleich dran nippen. Lecker. Schmecker. Lang voll gefüllt mit Kippen, Kippen in halt ins Klo. Ich musste sowieso pissen. Nach so viel Bier tut das Not, müsst ihr wissen. Schiffmeister, mach meinen Namen Ehre, entleere meine Blase und kehre um, um Musik zu hören und wage mich in den Kampf um die Stereoanlage. Ertrage schon seit Stunden schlechte Techno-Musik. Geschafft, jetzt hören wir mein Lied. Mehr Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Mehr Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Mehr Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso, weshalb, warum sind wir hier? Ich sitze hier seit einer Weile ziemlich dumm. Allein um eine Stammtischrunde rum. Setzen sich da plötzlich drei Musketiere zu mir und bestellen beim Wirt mit Bier. Mit Bier für die Runde, von der ich hier konne. Du gehst noch mehr dazu, ich lasse keine Ruhe. Wenn es um Trinken geht, lass uns doch mal schauen, wer noch beim Henkel steht. Was Schinken zu schenken ist, dann Wermutstropfen. Ich krieg lieber noch Kerstemals und Hopfen. Werste, Hals und Pfropfen auf der Flasche. Dann sitzt du in guten Mut mit deiner Masche. Denn ich erhasche dich, wenn du die Flasche nicht in den Mund nimmst. Stimmt's, dass du ein BH bist? Ein Bierhalter, der nach Stunden pro halben Mist. Bin kein Politiker, der sich im Puff entfernt. Doch ich fordere mir Bier, bis ich mein Magen umkehrt. Herr Ober, noch ein Pferd. Mein Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Wieso und sag, warum sind wir hier? Mein Bier! Wir fragen euch, was wollt ihr? Verschiedene Themen, die noch zu bringen sind hier im Niemandsland. Ein Thema, das nennt sich soziale Kälte. Das ist ein Thema, das wird jetzt diskutiert in Deutschland. Und zwar gibt es massenhaft Proteste gegen das Sparpaket der schwarz-gelben Regierung. Zehntausende haben bereits den Online-Appell bei Attac gegen den unsozialen Streichkurs der Bundesregierung unterschrieben. Ein Bündnis aus Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, darunter auch Attac, hat in einer Aktion zur Kabinettssitzung die soziale Kälte des Sparpakets vor Augen geführt. Die haben also Folgendes gemacht: Die haben vor dem Kanzleramt Eis auf den Gehweg geschüttet. Vor Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts demonstrierten Aktivistinnen und Aktivisten gegen das unsoziale Sparpaket der schwarz-gelben Koalition. Zwei Personen mit Masken von Bundeskanzlerin Merkel mit Merkel-Masken und Bundesarbeitsministerin von der Leyen, beide CDU, schütteten vor dem Bundeskanzleramt Eis auf frierende Bürger und nahmen ihnen symbolisch ihr letztes Hemd. Jawohl. Auf Schildern forderten 120 Demonstranten ein Ende der Politik der sozialen Kälte. Organisiert wurde die Aktion vom Kampagnennetzwerk Kampakt der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Attac, dem Aktionsbündnis Sozialproteste und der Bundesarbeitsgemeinschaft prekäre Lebenslagen. Das Sparpaket der Bundesregierung ist eine Politik der sozialen Kälte. Schwarz-Gelb spart kaltherzig bei den Schwächsten, während Banken und Wohlhabende geschont werden. Für sozial Benachteiligte fühlt sich die Sparpolitik wie eine Eisdusche an. Die Bundesregierung muss dringend einen Kurswechsel einläuten. Vermögende und Finanzmarktakteure, die in den letzten Jahren massiv vom Boom der Finanzmärkte profitiert haben, müssen endlich zur Kasse gebeten werden. Hinter diese Forderung stellten sich im Internet über 42.000 Menschen. Der Stand ist vom 6. Juni. Mittlerweile werden es wohl einige mehr sein, die in den letzten Wochen einen Appell an Bundeskanzlerin Merkel, Sozialministerin von der Leyen und Bundesfinanzminister Schäuble unterzeichnet haben. Sogenannte Sparpaket verhandeln. Das ist eine Konsequenz von einer Politik über viele Jahre auch schon über mehrere Regierungen, die die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass in unserem Land Reiche reicher werden und Arme ärmer. Wenn man sich das anguckt, dann kann man sagen, die Regierung weiß, dass Hartz IV einen enorm verschärften Mangelzustand bedeutet und dass es mindestens 150 Euro für einen Erwachsenen mehr sein müssten, eigentlich. Und genau diese Spuren, die streicht sie jetzt aus dem Gesetz. Sie setzt jetzt alle Menschen in Hartz IV diesem enorm verschärften Mangelzustand aus. Das Gleiche ist bei Wohngeld. Also beim Wohngeld wird gestrichen der Heizkosten, die Heizkostenpauschale. Die wurde extra eingeführt und ist jetzt wieder gestoppt. Das heißt, man hat effektiv eine Kürzung des Wohngeldes. Eine Aktion von Attac vor dem Bundeskanzleramt bei glühend heißen Temperaturen. Und die Leute protestierten gegen den Streichkurs im Sozialen. Aktion vor dem Kanzleramt in Berlin. Merkelpuppen, gewaltige Merkelpuppen mit Merkel-Knutschgesicht, mit Merkel-Knuddelgesicht und Protestplakaten vor dem Kanzleramt. Gegen soziale Kälte, Eis. Und die Leute hatten so Säcke übergestülpt. Die hatten sich so in Säcke, in Sackleinenlumpen gehüllt, um deutlich zu machen, wie dreckig es den Leuten bald gehen wird. Hoffentlich führt es nicht zu Missverständnissen, diese Geschichte. Ne? Bei dieser Hitze jetzt ist ja Eis eher positiv besetzt. Ne? Also wenn dann soziale Kälte, ist das genug? Ist es... Ist irgendwie ganz sympathisch, so zu formulieren. Man versteht sofort, was gemeint ist. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schwach, diese Parole, weil damit wird eigentlich suggeriert, ja, die da oben, die sollten doch ein bisschen weniger kalt sein und ein bisschen mehr Mitgefühl uns gegenüber zu haben. Also korrekter wäre eigentlich der Ausdruck, das ist nicht soziale Kälte, was die uns gegenüber praktizieren, sondern Ausbeutung, Aussaugung, Umverteilung von unten nach oben und also bis hin zu den Leuten, die sich wehren dagegen, bei Demonstrationen brutalste Polizeieinsätze, um einfach den Protest niederzuhalten. Ne? Und ist ja schön, dass sich jetzt in Deutschland auch anfängt, da was zu tun, aber in Griechenland hat es ja schon vor einigen Monaten angefangen, Spanien auch nach und nach, ne? Also nicht nur Metro, sondern jetzt sogar nächste Woche wird im Liceo gestreikt, im Theater hier in Barcelona. Nächsten Freitag soll eine Doña Francisquita aufgeführt werden, Zarzuela. Und die Leute streiken jetzt, weil die Geschäftsführung 10% der Arbeitsplätze abschaffen will. Die Gehälter sollen um 5% gekürzt werden. Ja, und sogar gibt sich dort der Fall, dass die Belegschaft noch radikaler ist als der Betriebsrat. Also ich glaube, das ist richtig, da müssen wir hin. Ne? Nur so können wir es zum heißen Herbst schaffen. Mit oder ohne soziale Kälte. Gut, die Frage ist natürlich immer, welche Gruppen oder welche Leute will man ansprechen mit diesen Aktionen. Man will natürlich die Leute rüberziehen, die vielleicht denen es noch gut genug geht, die nicht so richtig durchblicken und die man nicht mit radikalen Parolen verschrecken will. Ich nehme an, das ist auch eine Intention dieser Attac-Aktion vor dem Kanzleramt gegen soziale Kälte. Yo! We'll be right back.

in den Schatten der kleinen Blume. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. In den Schatten der kleinen Blume, in die Berge bringten mich dann. In den Schatten der kleinen Blume, in die Berge bringt mich dann. E tutti quelli che passeranno. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. E tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. Und die Leute, die gehen vorüber. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. Und die Leute, die gehen vorüber, sehen die kleine Blume stehen. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morte per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morte per la libertà. Wie gesagt, aus Anlass seines 60. Geburtstages gab Hannes Wader ein Jubiläumskonzert, zu dem er seine alten Freunde Reinhard May, Konstantin Wecker und den Pianisten und Keyboarder Joe Barnicle, der seit Jahren mit Konstantin Wecker zusammenarbeitet, einlud. Das Konzert fand in Waders Heimatstadt Bielefeld statt. Ein zweites Konzert wurde dann auch gegeben, das in Berlin stattfand. Im Vorwort des Booklets zu dieser Doppel-CD schrieb Wader, dass ein Konzert mit ihm, Wecker und May nie wieder stattfinden würde und dies sozusagen ein exklusives Konzerterlebnis mit einmaligem Charakter bleiben sollte. Der Liedermacher irrte. Der nächste Anlass sollte am 15. Februar 2003 in Berlin sein, wie gerade gesagt. Es handelte sich um die große Demonstration gegen den Irakkrieg, an dem über 500.000 Menschen teilnahmen. Wegen des erneuten Treffens von May, Wader und Wecker erschien im November 2003 eine erweiterte und limitierte Edition dieses Albums. Es wurden drei Lieder aus dem gemeinsamen Konzert gegen den Irakkrieg hinzugefügt. Reinhard May sang seinen Titel Frieden, Konstantin Wecker eine aktualisierte Version seines Hits Willi unter dem Namen Willi 5 und alle drei gemeinsam sangen Waders Friedenshymne Es ist an der Zeit vom gleichnamigen Album von 1980. Ich schlage vor, bis zum Katastrophen- bzw. Nachrichtenblock ist noch ein bisschen Zeit. Hören wir einmal das Lied. Es gibt ein sehr schönes spanisches Lied von Frau Mercedes Sosa, die leider im letzten Jahr gestorben ist. Die argentinische Sängerin mit der wundervollen, mächtigen Stimme, die hat ein sehr schönes Lied, das hieß Solo le pido adios. Die drei, beziehungsweise Hannes Wader, hat da eine deutsche Fassung von komponiert. Hören wir einmal Wünsche. Naja, das ist der Geburtstag. Moment, da habe ich mich im Track geirrt. Das ist jetzt der nächste Track. Wünsche. Mutigeres Herz, um mich nicht aus Furcht vor übermächtigen Gewalten weise aus dem Streit der Welt herauszuhalten. Ein empfindlicheres, offeneres Ohr, dass ich nicht abgestumpft, taub und gleichgültig werde gegen die Schreie der Verdammten dieser Erde. Verstand, den der niemals schläft, mich immer und überall bald, wo die Lüge sich als Wahrheit tarnt. Um die Unbesiegbarkeit von Hass und Dummheit zu erkennen, um nicht selbst blind vor Zorn dagegen anzurennen. Ich wünsche mir eine stärkere und glücklichere Hand, die Kraft, um meine Trägheit immer wieder zu bezwingen, um das, was ich tun muss, endlich zu vollbringen. Die Kraft, um meine Trägheit immer wieder zu bezwingen, um das, was ich tun muss, endlich zu vollbringen. Nun zu einem Thema, mit dem sich irgendwann jeder befasst, dachte ich, machst du das jetzt auch? Ich spreche hier vom Thema erste Liebe. Das soll ja immer was ganz Tolles gewesen sein. Ich glaube das nicht so recht. Es sind auch meist ältere Leute, die sowas erzählen. Und man weiß, je länger die Erinnerungen zurückliegen, desto rosiger färben sie sich ein. Das ist ein barmherziger Trick der Seele, die es einem erlaubt, auch wenn man sein Lebtag nur Scheiße gebaut hat, am Ende auf ein erfülltes Leben zurückzublicken. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de New Basland de Radio Contrabanda. Der Katastrophenblock vom heutigen Freitag, dem 16. Juli 2010. New Mexico. Am 16.07., an einem 16. Juli 1945, kam es zur Zündung der ersten Atombombe in Los Alamos. Die erste Atombombe weltweit wurde am 17. Juli 1945 auf dem Testgelände von Los Alamos im US-Bundesstaat New Mexico gezündet. Zu jener Zeit war der Zweite Weltkrieg in Europa schon beendet. In Asien gingen die Kämpfe jedoch weiter. US-Präsident Harry S. Truman entschied sich für den Einsatz der Superbombe. Nur drei Wochen nach dem ersten Test zerstörten Atombomben aus Los Alamos die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. Hunderttausende Menschen starben. Der Physiker Robert Oppenheimer, der lebte von 1904 bis 1967, der Vater der Atombombe, war mit seinem Team im März 1943 von Berkeley nach Los Alamos gezogen. In kurzer Zeit entstand hier auf einem hermetisch abgeriegelten Wüstengelände ein Geheimlabor, in dem die kriegsentscheidende Superbombe entwickelt werden sollte. Nach ihrem Einsatz in Japan fielen viele Mitarbeiter in tiefe Depressionen. Einige wandten sich gegen die weitere Verwendung ihrer eigenen Erfindung. In Los Alamos aber geht die Forschung weiter. Auch die Wasserstoffbombe wurde in der Wüste von New Mexico entwickelt. Die Region ist immer noch atomar verseucht. vielleicht noch anzufügen, der Tarnname für die Entwicklung der amerikanischen Atombombe hieß Manhattan Project. Es gab auch eine Popgruppe unter diesem Namen. Ab 1942 waren bis zu 160.000 Personen daran beteiligt. Neben dem Labor in Los Alamos gehörten zu dem Projekt auch zwei Reaktoren in Oak Ridge in Tennessee und Hanford in Washington. Bleiben wir beim Thema Atom, Atomkraft, Atommacht. Eine Meldung aus Berlin. Von einem Energiekonzept ist in der Regierungskoalition schon längst keine Rede mehr. In Union und FDP dreht sich die Debatte nur noch darum, wie lange die 17 deutschen Atomkraftwerke AKW noch laufen sollen und wie die Verlängerung der Laufzeit durchgesetzt werden kann. Am Dienstag kam ein neuer Vorschlag auf den Tisch. Die Energiekonzerne sollen die Erlaubnis zum Weiterbetrieb der AKW ersteigern. Opposition, Umweltverbände und Bürgerinitiativen reagierten mit scharfer Kritik auf die Initiative. Wie die Financial Times Deutschland, wie das klingt, Financial Times Deutschland, FTD oder FDT, man weiß gar nicht mehr, soll man das Deutsch aussprechen oder Englisch. Ich würde sagen FTD, no, FTD, Financial Times Deutschland, FTD. Also zwei Buchstaben Englisch ausgesprochen, einer Deutsch. Gut, also wie die Financial Times Deutschland berichtete, erwägt Schwarz-Gelb, den AKW-Betreibern längere Laufzeiten nicht einfach zuzuteilen, sondern sie zu versteigern. Jawohl, immer reinspaziert, wer bietet mehr, immer hierher. Vorbild sei die Auktion von UMTS-Mobilfunklizenzen, bei denen man ja im Jahr 2000 mit 50 Milliarden einen ordentlichen Reibach gemacht hatte. Wo diese 50 Milliarden dann geblieben sind, in welche Taschen dann wie viel gewandert ist, das kann niemand mehr so recht sagen. Aber es war eine Menge Geld. Die Regierung könnte nach diesem Modell zusätzliche Laufzeiten in Strommengen umrechnen, die die Betreiber dann in kleinen Portionen ersteigern müssten. Die FDP zitierte Bundesumweltminister Norbert Röttgen von der CDU mit der Aussage, dies sei ein interessanter Vorschlag, der eine ernsthafte Prüfung verdient. Ein Sprecher des Ministeriums informierte gestern allerdings, es gebe dazu bislang keine konkreten Überlegungen. Der energiepolitische Experte der Unionsfraktion, ein gewisser Herr Thomas Bareis von der CDU, sagte der Financial Times, ich kann mir eine Auktionierung gut vorstellen, alles was wir sonst machen würden, wäre ein Deal und damit angreifbar. Meine Damen und Herren, alles, was wir sonst machen würden, wäre ein Deal und damit angreifbar. Wie soll man das? Werner, du lachst auch. Was die Politiker so von sich geben an Logik, das ist wirklich schon, sagen wir mal, schildbürgerlich. Das könnte in das Wörterbuch der Schildbürger kommen. Alles jedenfalls. Andere wäre ein Deal, sagt er. Also aber, angreifbar. Aber das, was sie, machen, ist kein Deal, sondern ist eine Auktion. Kein Deal. Ist kein Deal. Und außerdem, außerdem ist Deal Englisch. Und wer weiß schon in Deutschland, was ein Deal ist? Das weiß doch keiner. Ne? Und außerdem offenbar Tschernobyl und dass die Atomkraft gefährlich ist, darüber redet kein Schwein mehr. Ja? Interessiert oder? Keinen mehr. Seit dieser Pampe, die jetzt den Golf von Mexiko versaut, ist das doch alles schon vorbei. Jetzt will man wieder auf das sogenannte saubere Atom zurückgreifen. Gut, aus der Atomwirtschaft hieß es, die Idee gehe in die falsche Richtung, weil die Kosten der Laufzeitverlängerung so schwerer zu berechnen seien. Hört, hört. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung, RWI, schätzt den Wert einer solchen Frist von 8 Jahren für alle deutschen Atomkraftwerke auf 56 Milliarden Euro. Im Gespräch sind in der Koalition allerdings auch deutlich längere Laufzeitvarianten von bis zu 28 Jahren. Hört, hört. Die sind zum Teil schon morsch und man will jetzt doch noch die Laufzeiten verlängern. Interessant. Die Deutsche Umwelthilfe, DUH, wies die Versteigerungsidee als unanständiges Geschäft mit der Sicherheit zurück. Habe der Staat erst einmal Blut geleckt, das heißt Geld für den Weiterbetrieb kassiert, werde der Druck auf die verantwortlichen Behörden, die Reaktoren auch bei Sicherheitsmängeln weiterlaufen zu lassen, ins Unermessliche steigen. Das sagte DUH-Geschäftsführer Rainer Barke. Es werde immer offensichtlicher, dass es der Koalition nicht um die Stromversorgung gehe, sondern um die Extragewinne der 4 Atomkonzerne und nun auch um die Sanierung des Bundeshaushalts. Ähnlich äußerte sich Jochen Stey von der Organisation Ausgestrahlt. Eine Versteigerung von AKW-Laufzeiten lasse Sicherheitsbedenken vollkommen unberücksichtigt. Je weniger streng staatliche Aufsichtsbehörden auf Stilllegung oder Nachrüstung wegen vorhandener Risiken in den Atomkraftwerken drängten, Umso mehr Geld sei damit für den Bundeshaushalt herauszuholen. Zusammengefasst heißt das, je größer das Risiko, umso höher sind die Einnahmen des Staates, sagte Stein. Berlin, Hannover. Nach einem antijüdischen Angriff in Hannover haben Ermittler eine neue Tätergruppe ausfindig gemacht. Wir sollten uns schon ordentlich festhalten. Jugendliche Migranten, Neonazis und Islamisten bilden eine überraschende Allianz. Das kam so. Es gab in Saalkamp, das ist am Stadtrand von Hannover, an einem Juni-Samstag einen internationalen Tag der Vielfalt und des Miteinanders im sozialen Brennpunkt mit Liedern der multikulturellen Kindersänger Glücklicher Regenbogen, mit Musik aus Afghanistan und vom deutsch-türkischen Rap-Duo 3K. Bis dahin alles gut und schön. Aber dann trat eine jüdische Tanzgruppe auf, Shaverim, die war angekündigt, und dann fingen die Rufe an. Juden raus, tönt es aus der Menge der rund 30 jungen Leute vor der Bühne. Juden raus, weg mit den Juden. Das waren eigentlich Kinderstimmen, die das geschrien haben. Voller Hass wurde das gebrüllt. Und dann flogen auch schon die ersten Steine. Die Leute waren völlig schockiert. Viele rannten weg. Das Fest wurde erstmal abgebrochen. Der Sozialarbeiter versuchte, die Situation mit Mitteln seines Berufsstands zu retten, nämlich mit Worten. Doch als Antwort prasseln weiter Steine auf die Bühne, geworfen aus der Deckung des Pulks. Ein Stein trifft eine der Shaverim-Tänzerinnen am Bein und verursacht ihr einen Bluterguss. Der Auftritt wird abgebrochen. Der Verantwortliche sagt, er wisse nicht über Mikrofon, ob das Fest nach diesem Vorfall noch weitergehen könne. Erwachsene laufen nach vorne, versuchen die Kinder zur Rede zu stellen, werden angepöbelt, diskutieren, einige Jugendliche rennen weg. Das jüdische Ensemble bringt sich in Sicherheit. Entschuldigung, ich hatte die Meldung gerade unterbrochen, weil wir hier eine Information brauchten zum Thema ein Fest, das Raval-Fest morgen hier im Stadtteil Raval, hier in der Altstadt von Barcelona. Als die letzte Gruppe des Abends auftaucht, das ist ein Gesangduo, das singt russische Lieder, da hieß es von den Jugendlichen, das sind keine Juden, die dürfen bei uns auftreten, hieß es. Später gibt es natürlich auch eine Strafanzeige. Gut, dieser Vorfall zeigt etwas unserer Meinung nach sehr Erschreckendes, eben eine falsch verstandene Koalition zwischen Islamisten und Neonazis in Deutschland gegen den gemeinsamen Feind, die Juden. Werner, was sollen wir dazu sagen? Was ist denn da los? Hombre, dass es da Affinitäten gibt, kann ich mir schon vorstellen. Wenn ein Teil der Sympathien für Deutschland in arabischen Ländern kommt ja genau daher, ne? Dass die sagen, ah toll, Deutsch, weil eben die Nazis 6 Millionen Juden umgebracht hat, und das wird dort eben als positiv empfunden, und daher diese gemeinsame Berührungspunkte zwischen Nazis und einigen oder gar vielen Leuten arabischer Herkunft. Ne? Ja. Da gibt es also unheilige Allianzen. Also umgekehrt, wenn wir natürlich oder zum Beispiel protestieren gegen konkrete Geschichten der Politik des Staates Israels. Wird uns natürlich Antisemitismus vorgeworfen. Ja, das auf der einen Seite natürlich von den Vertretern des Staates Israels. Sobald du gegen uns protestierst, bist du selber Antisemit oder Neonazi. Da müssen wir uns natürlich dagegen behaupten und uns nicht durch so ein lächerliches Argument da einschüchtern zu lassen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch, gerade wenn wir, weiß ich, zum Beispiel diesen Überfall da auf das Schiff, auf die Schiffe nach Gaza, wenn wir dagegen protestieren, ist es natürlich möglich, leicht möglich, dass sich dann auch Nazis anschließen, versuchen sich anzuschließen diesen Protesten oder eben auch so Leute wie Hamas oder andere Extremisten, die eben, denen es eben tatsächlich gegen die Juden geht, ja, und nicht gegen konkreten Geschichten, die der Staat Israel begeht, sagen wir mal. Übergriffe auf Juden, auf jüdische Institutionen und jüdische Symbole, das waren bislang fast immer die Taten rechtsextremer Kreise. Allein im ersten Quartal 2010 registrierte das Bundesinnenministerium 183 antisemitische Delikte, verübt durch Rechtsradikale, darunter Schmierereien, Hetzpropaganda und körperliche Gewalt. Spätestens die Steinwürfe von Hannover zwingen die Sicherheitsbehörden jedoch ihren Blick auf eine bislang wenig beachtete, aber nicht minder antizionistisch motivierte Tätergruppe zu lenken. Gewaltbereite Jugendliche und junge Erwachsene aus islamistisch geprägten Migrantenmilieus. So bildet sich seit einiger Zeit eine informelle wie auch zufällige Allianz zwischen Neonazis und manchen der ihnen eigentlich verhassten muslimischen Zuwanderer. Beide Gruppen teilen offenbar eine sich diffus überlappende antijüdische Ideologie. Schulreform erklärt in 100 Sekunden. Teil 1 der Reform, die Primarschule. Die ganz Kleinen sollen künftig nicht mehr in die Grundschule, sondern in die Primarschule gehen. Das ist aber keine bloße Namensänderung. In die Grundschule gingen Schüler nur von Klasse 1 bis 4. Die Primarschule schließt nun auch die 5. und 6. Klasse mit ein. Dabei sollen die Klassen verkleinert werden. Höchstens 23 Schüler. In sozialen Brennpunkten sind es sogar nur 19 Schüler pro Klasse. Teil 2. Die weiterführenden Schulen. Von den bekannten Schulformen Gymnasium, Realschule und Hauptschule wird es nur noch das Gymnasium geben. Real- und Hauptschüler gehen in Zukunft gemeinsam auf die sogenannte Stadtteilschule. Auf dem Gymnasium machen die Schüler nach der 12. Klasse Abitur. Auf der Stadtteilschule können sie ihren Haupt- und Realschulabschluss machen und auch das Abitur. Dort allerdings erst nach der 13. Klasse. Teil 3. Der Übergang auf weiterführende Schulen. Zunächst bestimmen die Eltern, ob sie ihr Kind auf die Stadtteilschule oder das Gymnasium schicken. Nach der 7. Klasse jedoch können die Gymnasiallehrer entscheiden, ob ein Schüler auf der Stadtteilschule besser aufgehoben ist. Was jetzt schon feststeht: Die Stadtteilschule wird eingeführt. Auch die Übergangsregelung zu weiterführenden Schulen steht nicht mehr zur Debatte. Ob Schulkinder allerdings künftig nach Klasse 4 oder nach Klasse 6 auf Stadtteilschule oder Gymnasium wechseln, wird der Volksentscheid ergeben. Hamburgs Bürger haben die Wahl. Wollen sie die Primarschule? Ja, Schwarz-Grün treibt Eltern auf die Barrikaden. Das Timing wirkt reichlich unglücklich. Kurz vor dem Volksentscheid über ihr Primarschulprojekt verschickt die Hamburger Regierung Bescheide über höhere Kita-Gebühren und facht so die Wut der Eltern weiter an. Bürgermeister Beuys und sein Bildungsreformern droht ein Debakel am Sonntag. Das schreibt der Spiegel auf seiner Homepage. Der Zeitpunkt, also wie gesagt, ist ungeschickt gewählt. An hunderte Eltern lässt die schwarz-grüne Koalition in Hamburg in diesen Tagen einen Bescheid über höhere Kita-Gebühren verschicken. Diese treffen einem Bericht des Hamburger Abendblatts zufolge viele Familien härter als erwartet. Zugleich kämpft die Koalition an diesem Sonntag um die Zustimmung in ihrem Prestigeprojekt, die eben beschriebene Schulreform. Deren Befürworter befürchten nun, dass viele der fast 70.000 Eltern von Kita-Kindern ihrer Wut über die Gebührenerhöhungen an der Wahlurne freien Lauf lassen und die Einführung der Primarschule an einer grundsätzlichen Abrechnung mit der Regierung scheitern wird. Die Finanzkrise hat bisher 50 Billionen Dollar vernichtet, so viel wie weltweit in einem Jahr erwirtschaftet wird. Doch das sind Peanuts im Vergleich zu dem, was uns genau jetzt bevorsteht. Der kommende Monstercrash macht fast das 14-fache aus. Dabei handelt es sich um, Achtung, 683,7 Billionen Dollar an Derivaten, die durch nichts gedeckt sind. Was bis jetzt noch nicht zusammengebrochen ist, ist der riesige Berg aus Derivaten und Finanzinnovationen. Niemand weiß genau, wie hoch diese Summe wirklich ist. Schätzungen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich setzen diese Summe bei 683,7 Millionen Dollar an. Nun, vielleicht denken Sie ja, ich würde apokalyptisches Untergangsgeschwätz von mir geben. Vielleicht denken Sie ja, das würde Sie und Ihr Depot überhaupt nicht betreffen. Vielleicht denken Sie ja, Ihre Anlagen seien sicher genug. Ich befürchte nein. Vielleicht als letztes Thema des heutigen Info-, Katastrophen- und Hintergrundblocks noch einmal das Thema aus einer Spiegelreportage von dieser Woche. Es geht um die sogenannte Hochschulreform. Was einen schon stutzig machen müsste, sind natürlich diese vielen ausländischen Ausdrücke, die englischen Ausdrücke. Es gibt eine Veramerikanisierung der Hochschulen. Das macht sich schon im Wortlaut, im Vokabular deutlich, wird das schon deutlich. Da heißt es jetzt Bachelor, Master. Es gibt keine Scheine mehr, sondern es gibt sogenannte Credits Points. Das wird also alles sogar englisch ausgesprochen. Hierzu schreibt der Spiegel etwas ganz Klares. Wie Inkompetenz, Finanznot und Verantwortungslosigkeit das Universitätsstudium ruinieren. Die neue Turbobildung ist ohne Ausweg. Das Bachelorstudium. 6 Semester Schmalspurwissenschaft sollen nach dem Willen der bundesdeutschen Kultusminister den Geist der Humboldtschen Universität ersetzen, um den Deutschland weltweit beneidet wurde. Kein Geist nirgendwo. Generationen verunsicherter Nichts-Richtig-Könner stehen der Bildungsrepublik Deutschland Angela Merkel ins Haus. Ohne einen Masterabschluss, der längst nicht allen offen steht, studieren Studenten ins Leere. Schon jetzt distanzieren sich Wirtschaftsführer von der konzeptlosen und unterfinanzierten Bildungsreform, dem größten anzunehmenden Unglück des deutschen Bildungsföderalismus. 29 Staaten hatten in Bologna 1999 beschlossen, die Universitätsausbildung dem globalen Wissen zu öffnen, so hieß das pompös, den grenzüberschreitenden Austausch von Forschung und Lehre und Lernen und Denken und Geist mit einer internationalen Reform zu beflügeln. Doch dann kam der Bologna-Prozess in die Hände deutscher Kultusminister. Ohne dass das Ziel des Reformplans auch nur erkennbar war, beschloss die Kultusministerkonferenz in vorauseilendem Gehorsam, was die Bologna-Erklärung von 1999 so strikt gar nicht vorgesehen hatte, die Verpflichtung der Länder flächendeckend bis 2010 den europäischen Standard bis zum letzten Credit Point, so heißt das jetzt, an ihren Universitäten umzusetzen. In einem Schmalspurstudium von 3 Jahren, eine traurige Mogelpackung, so der Deutsche Hochschulverband, ein alles vermurkstes System, so der Hochschulexperte der Grünen im Bundestag Kai Gehring, wurden vielerorts die Studiengänge verschult, verdichtet, überstrukturiert. Deutsche Universitäten, weltweit anerkannt in der Tradition Wilhelm von Humboldts, sehen sich am Rand der Funktionsunfähigkeit. Hektisch werden nun in den meisten Bundesländern die Studiengänge erneut reformiert, um die Studierbarkeit angeblich wieder herzustellen. Hier wurde ja auch ordentlich gestreikt gegen dieses Bologna-System, Werner, um die Verschulung und um die Studienzweige. Das Studium sollte ja den Interessen der Wirtschaft praktisch angepasst werden. Das heißt, die Großkonzerne wie Siemens sollten mit in die Studienpläne reindiktieren und sagen, wir brauchen vielleicht im nächsten Jahr 2000 Ingenieure, die nur das und das können. Paukt ihnen das schnell ein und schickt sie uns. Sie sollen nicht zu viel lernen und auch nicht zu viel wissen, damit sie uns nachher nicht auf den Geist gehen mit irgendwelchen Diskussionen. Das ist ungefähr die Idee. Das Ganze nennen wir amerikanisch Bachelor und ich weiß nicht wie, dann blickt sowieso niemand mehr durch und es heißt nicht mehr Diplom oder Vordiplom, wo man sich noch was drunter vorstellen kann. Ich hätte eine Lösung für das Problem. Machen wir doch bei dieser Hochschulreform einfach auch so wie in Hamburg bei der Schulreform ein Volksentscheid. Nach 4 Jahren, nach 6 Jahren, übrigens in Hamburg, die Immigranten, die dürfen da nicht mit abstimmen bei diesem Volksentscheid, aber jetzt zur Hochschulreform ja Folgendes machen, es dürfen abstimmen, sagen wir, die Direktoren der Großindustrie, ein paar Politiker und alle Studenten, da hätten wir doch dann wahrscheinlich einen vernünftigen Ausgang des Volksentscheids gesichert. Aber was du sagst, dieses Schmalspurstudium, diese Tendenz existiert ja schon lange, aber es nimmt natürlich nicht Wunder, dass es jetzt noch verschärft weitergehen soll. Das Problem ist halt, dann lernen die nur noch das, was abgefragt wird, auswendig lernen, ja, und das Ergebnis ist dann eben, dass diese Fachidioten dann produziert werden, die dann mit diesem Bachelor-Titel abgehen nach 3 Jahren, aber eben von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, keine Allgemeinbildung mehr, sie sind dann nicht mehr in der Lage, irgendwas zu hinterfragen, einfach, ne? Nicht in der Lage, darüber nachzudenken, wie ihre Tätigkeit zum Beispiel den Bezug zur Gesellschaft hat, wie sich das auswirkt. Dann kriegen sie irgendwelche Autoren vorgesetzt, weiß ich, Ökonomen zum Beispiel, ja, und lernen dann nur noch, was sagt der, ne? Lernen aber nicht mehr, das in Zusammenhang zu stellen. Und es ist genauso wichtig, was jemand sagt, wie wer ist es, der das sagt, warum sagt er das, warum sagt er das so, warum sagt er das jetzt gerade und nicht vor 5 Jahren oder in 5 Jahren. Alle diese Fragen bleiben eben außen vor und dann ist es halt auch wieder, sagen wir, ein Faktor, der die bestehende Gesellschaft perpetuiert, diese Fachidioten, die nur noch ihrem Geschäft nachgehen und denen sonst alles egal ist. Die letzte Meldung in diesem Katastrophenblock kommt aus Spanien, Madrid. Die Bauwut zerstört in Spanien nach Angaben von Umweltschützern jeden Tag eine Küstenfläche in der Größe von 8 Fußballfeldern. Allein in den vergangenen 20 Jahren seien hier in Spanien, in dem Land, aus dem wir auch senden, 505 Quadratkilometer Küste vernichtet worden, um Feriensiedlungen, Gewerbegebiete oder Einkaufszonen zu bauen. Das teilte die Umweltschutzorganisation Greenpeace am heutigen Freitag in Madrid mit. Das teilt sie heute mit. Dies entspricht in etwa einer Fläche doppelt so groß wie Frankfurt am Main. Die Angriffe auf die Küste waren in den vergangenen Jahren unaufhaltbar, kritisierte der Direktor von Greenpeace Spanien, Juan López de Uralde. Der Regierung warf er vor, das bestehende Küstenschutzgesetz aufweichen zu wollen, um Bausünden aus der Vergangenheit nachträglich noch zu genehmigen. So seien in Alicante an der Costa Blanca oder in Malaga an der Costa del Sol bis zu 75% der Küste zugebaut oder als Bauland ausgewiesen worden. Zudem würden immer mehr Häfen gebaut, obwohl deren Rentabilität gar nicht gesichert sei. Greenpeace spricht daher von einem wilden Urbanismus. Ja, wer in Spanien reist und fährt mit dem Auto die Küste entlang, der sieht das ja, das springt ja ins Auge. Was dann natürlich auch passiert, hier in Barcelona ist auch passiert, dass sich durch diese Yachthäfen und was da alles gebaut wird und diese Prestigeprojekte, ändern sich natürlich auch die Strömungen. Und dann gibt es immer wieder die Situation, dass bei einem Sturm, besonders in den, im Frühjahr oder im Herbst, ganze Strände vom Meer weggerissen werden. Der schöne Sandstrand, den man ja den Touristen verkaufen will, das ist ja das Kapital Spaniens, das ist Sonne und Strand. Und genau das wird mit der Zeit immer teurer. Der Sand verschwindet und muss dann mit teuren Maschinen vom Meeresgrund wieder hochgepumpt werden. Dadurch wird auch das Ökosystem auf dem Meeresgrund zerstört und so weiter. Ein unaufhaltsames System an Zerstörung. An Zerstörung und an Verkümmerung der Landschaften und der Küsten. Hannes, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich dieses Lied zu deinem 25. Geburtstag gesungen. Ich wollte wie Orpheus singen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Wilde Tiere scharten sich friedlich um ihn her, wenn er über die Seiten strich, schwieg der Wind und das Meer. Meine Lieder, die klingen nach Wein und meine Stimme nach Rauch. Mag mein Name nicht Orpheus sein, mein Name gefällt mir auch. Meine Lyra, die trag ich hin, bring sie ins Pfandleihhaus. Wenn ich wieder bei Kasse bin, löse ich sie wieder aus. Meine Lieder, die sing ich dir, von Liebe und von Ewigkeit. Und zum Dank teilst du mit mir meine Mittelmäßigkeit. Kein Fels ist zu mir gekommen, um mich zu hören, kein Meer. Aber ich habe dich gewonnen, und was will ich noch mehr? Ein Fels ist zu mir gekommen, um mich zu hören, kein mehr. Aber ich habe dich gewonnen, und was will ich noch mehr? Ich kenne ihn schon so lange, diesen Konstantin. Und ich bin dankbar, dass Hannes uns endlich nach all den Jahren zusammengebracht hat. Und ich denke, es ist ein Augenblick, wo ich Konstantin bitten darf, mich für ein Lied am Klavier zu begleiten. Ja, das berühmte Konzert von Mai, Wecker und Wader. Ich wollte wie Orpheus singen, ein wunderschönes Lied von Reinhard May. Hören wir uns noch den 51er Kapitän an. Das Lied ist einfach ein Hammer. Ich sehe noch, wie mein Vater aussteigt aus dem 26 Vorortszug mit der abgewetzten Aktenmappe und dem grauen Mantel, den er trug. Jeden Abend stand ich da am Bahnhof. Ich war gerade 9 oder 10 und ich war stolz, den staubigen Siedlungsweg lang neben ihm zu gehen. Und dann musste mir jeden Abend die immer gleiche Geschichte erzählen, wie einmal alles mit uns werden würde, und da durfte kein Wort fehlen. Und immer vor der Haustür muss er sagen, eines Tages wirst du sehen, da werden wir beide hier vorfahren, in einem schneeweißen 51er Kapitän. Und die Sitze sind aus rotem Leder, und der Himmel ist wie ein Dom, und der Lack glänzt in der Sonne, und überall funkelt Chrom. Die Motorhaube nimmt kein Ende, und die Kühlerfigur blitzt, und du glaubst, du würdest schweben, wenn du hinterm Lenkrad sitzt. Ich hatte eine schwarze Trainingshose, und mein Vater besaß ein paar Schuhe, aber wenn er so erzählte, da fehlte nicht mehr viel dazu. Und wenn ich meine Augen schloss, dann konnte ich uns wirklich sehen, meinen Vater und mich vor der Haustür, in einem schneeweißen 51er Kapitän. Nun, es kamen andere Zeiten, es ging voran und irgendwann kam mein Vater dann tatsächlich eines Abends mit einem Auto an. Es war ein steinalter Olympia, bei dem immer der Gas zugriss, bei dem nie die Heizung ausging. Im Grunde war es ein Totalbeschiss. Meinem Vater aber war er gut genug, das war genau seine Art, an sich selber immer rumzuknausern. An uns hat er nie gespart. Mir jede Chance im Leben geben, mich einmal auf dem Treppchen zu sehen. Das war's, der totale Luxus. Das war sein schneeweißer 51er Kapitän. Er hat nie mehr davon gesprochen, doch ich weiß, er hat davon geträumt. Vielleicht war es so ein Symbol für eine Chance, die man versäumt. Heute würde ich ihm gern einen schenken. Ich weiß sogar, wo einer steht. Rotes Leder, Weißwandreifen und sogar das Radio geht. Mein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Es hat nicht hingehauen diesmal. Nicht einmal auf seiner letzten Fahrt. Da war es ein schwarzer Admiral. Aber wenn es einen Himmel geben sollte, dann werde ich ihn endlich sehen. Denn dann holt mein alter Herr mich ab in einem schneeweißen 51er Kapitän. Und wenn es einen Himmel geben sollte, dann werde ich ihn endlich sehen. Denn dann holt mein alter Herr mich ab in einem schneeweißen 51er Kapitän. A veces los viernes caen en sábado. Te dejamos elegir tu tiempo y tu lugar. Porque volaste hasta la tierra de nadie. Hoy. Niemandsland. Lo único fijo, 91.4 de la FM. Y si quieres escucharnos por internet, www.contrabanda.org. Chaque jour je la croisais dans ma rue et je m'y habituais simplement. Comme tout simplement l'on

über Percy Adlon doch wirklich eine Riesenhommage bekommen hat. Das andere Gesicht der Alma Mahler in dem Film Maler auf der Couch. Percy Adlon hat von Anfang an unbekannte Schauspielerinnen groß gemacht, so heißt es, auf der Homepage von der ARD. Die Sendung, die Kultursendung im deutschen Fernsehen, TTT, Titel, Thesen, Temperamente, Werner, ich weiß nicht, ob du dich an die Sendung noch erinnerst, die gibt es schon seit Urzeiten, die gibt es also immer noch und, ja, und die haben hier einen kleinen Bericht über den neuen Film von Percy Adlon. Ich habe ihn schon gesehen, diesen Bericht, er gefällt mir sehr gut und wir hören da einfach mal rein, das gibt einen tollen Gesprächsanlass zum Thema und auch eine gute Information für unsere kinointeressierten Hörerinnen und Hörer. Es war schon eine Sensation damals, als der deutsche Spielfilm Out of Rosenheim international Furore machte. Zwei Menschen sind durch diesen Erfolg nachhaltig berühmt geworden. Die Hauptdarstellerin natürlich, Marianne Sägebrecht, und der Regisseur Percy Adlon. Nun ist er abermals mit einem Film da, in dessen Mittelpunkt eine starke Frauenpersönlichkeit steht. Diesmal eine historische, die legendäre junge Komponistengattin Alma Mahler. Und wieder hatte der Regisseur den Ehrgeiz, eine Entdeckung zu machen und die Hauptrolle einer bis dahin völlig unbekannten Darstellerin anzuvertrauen. Ich bin geil auf dich wie kein anderer Mann auf dieser Welt. Ganz Wien scheint sie zu begehren. Alma Schindler, die schöne, zügellose Künstlermuse, die so gerne selbst Künstlerin, Komponistin werden möchte. Wir zeigen die Alma von 20 bis 30, was sie da erlebt. Und man kennt sie aus den Tagebüchern, da sie, was sie selber über sich geschrieben hat. Und da war sie einfach kurz davor, so richtig ins Leben rauszulaufen. Und sie brannte da einfach. Und dann lernt sie den berühmten Gustav Mahler kennen, Komponist und Direktor der Wiener Hofoper. Er ist fast doppelt so alt wie sie. Es ist nicht so einfach, einen Menschen wie mich zu heiraten. Tatsächlich verlangt Mahler von ihr, dass sie aufhört zu komponieren. Er will keine Kollegin, sondern ein Weib. Ihre einzige Aufgabe soll von nun an sein, ihm, dem großen Musikgenie, zu dienen. Er widmet ihr dafür eine Symphonie. Die 24-jährige Schauspielerin Barbara Romana. Für den Regisseur ist sie die Alma Mahler. Das ist die echte Alma. Und das ist die Alma unserer Wahl, Barbara Romana. Das ist meine Entdeckung. Eine bekannte Schauspielerin kann diese Art von Excitement bei mir nicht auslösen. Für neue Gesichter hat Percy Adlon ein untrügliches Gespür. So war es auch, als er Marianne Sägebrecht entdeckte. Durch seinen Film Out of Rosenheim wurde sie weltberühmt. Sie spielt darin eine couragierte Bajuvarin, die ein kleines Motel in der Wüste aufmischt. Wo ist die Rezeption? Percy Adlon hat als erster Regisseur aus einem bestimmten eigenen Empfinden heraus, einer eigenen Sehnsucht heraus, eine runde Frau schön gemacht. Also er hat sie ja die absolute Schönheit gegeben in sich selbst. Und das ist also mit nichts auf der Welt aufzuwiegen. Eine Vision. Percy Adlon liebt seine Figuren. Auch Alma, die gemeinhin als berechnend gilt. Die Liste ihrer berühmten Künstlerliebhaber ist lang. Percy Adlon sieht sie als vernachlässigte Ehefrau, die sich nach körperlicher Liebe sehnt. In einem Sanatorium treibt es sie deshalb in die Arme des jungen, damals noch unbekannten Architekten Walter Gropius. Mein Mann hat sich zu Besuch angesagt. Was? Hierher ins Sanatorium? Ein glühender Liebesbrief von Gropius landet, versehentlich oder nicht, in den Händen des betrogenen Gatten. Der will Alma unverzüglich zur Rede stellen. Alma? Alma! Für Percy Adlon eine Szene, die einer Schauspielerin alles abverlangt. Wie sie ihm die Meinung sagt, das war unerwartet. Das war ein Hammer. Das war stimmt. Unglaublich, unglaublich. Wie sie plötzlich wirklich diese Stimme gefunden hat. Diese progressive junge Frau, die sich aufbäumt. Die ihm endlich alles sagt. Ich hatte mich aufgegeben und nur für dich gelebt. Ich habe deine ganze Hölle mitgelebt. Ich habe mich in deinem Fegefeuer... Ich habe mich in deinem Fegefeuer quälen lassen. Und was habe ich dafür bekommen? Die Abgründe einer Ehe. Maler auf der Couch nennt Percy Adlon seinen Film. Durch eine Psychoanalyse kommen immer schmerzlichere Facetten des Ehedramas ans Licht. Ich will versuchen, dich wieder zu lieben. Die Untreue bleibt, weil Maler seine Mitschuld eingesteht. Und endlich erkennt der große Komponist sie auch als Musikerin an. Nie habe ich Größeres erlebt als mit dir. Nie habe ich anderes ersehnt als dich. Bitte verzeih mir. Danke. Maler auf der Couch. In Percy Adlons Film gibt es gleich zwei Frauen zu entdecken. Alma Maler als eine lebenshungrige moderne Frau und die, die sie beeindruckend spielt, Barbara Romana. Das war die kleine Reportage über den Film von Percy Adlon, den neuen Maler auf der Couch. Natürlich auch wunderschön anzusehen, die Protagonistin dieses Films, die Frau Romana, natürlich ganz toll. Der Regisseur Percy Adlon hat also die unbekannte Schauspielerin auf die Leinwand gebracht. Damals seine erste Muse war Marianne Segebrecht in Out of Rosenheim und jetzt eben das neue Gesicht, Barbara Romana, in seinem neuen Film Maler auf der Couch. Werner, ich weiß nicht, interessiert dich solche Thematik? Würdest du dir so einen Film ansehen? Doch, oder? Ja, würde ich schon. Frauenschicksal? Nee, einfach so ein Film aus dieser Zeit, gut gemacht, gut ambientiert, sagen wir, finde ich immer interessant. Weiter an Filmen gibt es natürlich eine ganze Menge. Wir hätten jetzt eine Menge hier zu erzählen. Ich nenne mal so die wichtigsten Sachen, die so im Moment in die Kinos kommen. Da ist zuerst einmal ein Science-Fiction-Drama, das heißt Moon. Das ist hier schon in den Kinos gelaufen. Das hat auch sehr, sehr tolle Kritiken bekommen. Ich glaube, das ist der Sohn von David Bowie, der das macht. Ja. Der soll sehr gut sein. Ich habe den gesehen. Ne? Und? Naja, witzig. Bueno, witzig, interessant, sagen wir mal, also Science Fiction. Ja. Aber eben nicht dermaßen überreizt und übertrieben, sondern dass du irgendwie denkst, ja, das könnte eigentlich schon irgendwann mal passieren, so, ja. Und natürlich auch werden denunziert, die, sagen wir mal, die großen Kooperationen, die hinter allem stecken, die eigentliche Macht haben in unserer Gesellschaft, ja. Weiter in den Kinos, Filmstart 15.07., also diese Woche, Überlebenskampf in Manila. Zwei Großmütter, philippinische Lolas, versuchen in Manila zu überleben. Die eine, Sepa, bettelt die Begräbniskosten für ihren erstochenen Enkel zusammen. Die Lola des Täters kämpft um dessen Freilassung und macht Sepa ein Angebot. Klingt sehr interessant. Dann diese Teenager-Oper, Vampire, Werwölfe, Menschen und Liebe, diese Eklipse bis zum Abend droht. Nach den Romanen von Frau Stephanie Myers. Nach dem depressiven zweiten Teil der Twilight-Saga steigt in Eclipse die Stimmungskurve. Bella und Vampir Edward sind wieder unzertrennlich und so weiter. Gestört wird die Harmonie jedoch durch Werwölfe und eine blutrünstige Armee neugeborener Vampire. Die Teenager sind ganz verrückt danach. Unsere Teenagerin Martha, die bei uns zu Besuch ist, die hat den Film gesehen und hat sich schrecklich in den Jungen verliebt. In diesen Jason oder Jackson oder wie der heißt. Der soll ganz toll aussehen und ist ein sehr toller, guter Vampir. Und was jetzt interessant ist in diesem Film, das betonen die auch immer wieder, die haben keinen Sex, sondern erst nach der Ehe. Die müssen erst heiraten, um Sex zu haben. Das haben die Jugendlichen heute so im Kopf. Das propagiert auch diese Art von Kino. Die Vampire auch. Ja, ich glaube, die Vampire auch. So weit haben wir es gebracht. Rosa von Braunheims Erinnerungsreise. Vor 20 Jahren zeigte Rosa von Braunheim in Überleben in New York die Versuche dreier Emigranten in der Metropole Fuß zu fassen. Diese Menschen trifft von Braunheim in New York Memories wieder. Er will herausfinden, wie sie ihr persönliches Verhältnis zu der Stadt entwickelt haben. Interessant, oder? Rosa von Braunheim, Dokumentation. The New York Memories. Ebenfalls Start diese Woche. Das andere Gesicht der Alma Mahler hatten wir gerade vorgestellt, etwas länger. Dann gibt es einen Film, der heißt Mr. Nobody, ein Drama, ist auch schon angelaufen in Deutschland in den Kinos. Im Jahr 2092 ist Nemo Nobody, gespielt von Jared Leto, der letzte Sterbliche in einer Welt, in der sonst alle Menschen ewig leben. Kurz vor seinem Tod blickt er auf sein Leben zurück und sinniert über drei Frauen. Was sollen wir dazu sagen? Toll. Mal gucken, was das sein könnte. Dann vielleicht für alle Rockfans, vielleicht sogar ein Muss, The Doors When You're Strange. Aufstieg und Absturz eines Rockidols. The Doors gehören zu den einflussreichsten Rockbands aller Zeiten. Frontmann Jim Morrison wurde zum ebenso schillernden wie mahnenden Abbild der Rock'n'Roll, des Rock'n'Roll. Regisseur Tom DiCillo ist mit erstaunlichem Archivmaterial und klugen Analysen ein erstklassiges Bandporträt gelungen. Erste Dokumentation über die Doors. Im Kino sind nie gezeigte Aufnahmen der Band zu sehen. Filmstart war schon Anfang des Monats. Fantastisch. Interessant, oder? Den werde ich mir hundertprozentig angucken. Ja, ich werde ihn auch mir direkt ganz oben auf die Liste schreiben. Dann vielleicht noch ein Chabrol, Claude Chabrol zum 80. Geburtstag, Frauen verstehender Verächter der Bourgeoisie. Claude Chabrol, Schrei, wenn du kannst, ist Mitbegründer der Nouvelle Vague, mit der junge Regisseure in den 1950er Jahren das französische Kino revolutionierten. Am 24. Juni diesen Jahres hat der als Lebenskünstler geltende Frauenregisseur seinen 80. Geburtstag gefeiert. Dazu gibt es in der ARD-Mediathek sehr viel interessantes Hör- und Filmmaterial. Gut, ich würde sagen, genug des Guten heute im Niemandsland. Wir haben noch ein paar Minuten, um ein Lied ganz zu spielen. Werner, wir sollten uns vielleicht verabschieden von unserem Publikum. Wie viel Zeit haben wir noch? Dann sage ich noch mal was schnell zu dieser... 4-5 Minuten. Wir sollten noch was sagen zu der Fiesta del Raval. Ich hole mal gerade das Blatt und du sag mal was ja, zu... Diese Hinweise auf die Website von Amnesty International zu dieser Frau, die da verurteilt wurde im Iran, Sakeni Mohammadi Ashtiani, die Mutter von zwei Kindern in Haft seit 2005 und angeklagt, wie sagt man, Beziehung zu zwei Männern gleichzeitig gehabt zu haben, illicitas, mir fällt es gar nicht ein, wie man das auf Deutsch sagt, vielleicht gibt es das im Deutschen auch gar nicht, ungebührliche Beziehung gehabt zu haben. Und sie Unkeuche. Wurde, ungebührlich nennen ja, die das, glaube ich. Da. Und dann im Jahr 2006 wurde sie dafür verurteilt mit 99 Peitschenhieben, die sie auch bekommen hat. Aber später ist es dann den Richtern eingefallen, sie nochmal anzuklagen und jetzt wegen Ehebruch zur Todesstrafe verurteilt und soll gesteinigt werden. Fünf Richter haben das entschieden, drei waren dafür, zwei waren dagegen, aber im iranischen Recht, Recht in Anführungszeichen, gibt es die Figur des, ein Prinzip, Conocimiento del Juez, also das heißt Erkenntnis des Richters und auch wenn keine Beweise vorliegen, kann der Vorsitzende des Gerichts, er hat diese Erkenntnis, dass in diesem Fall diese Frau schuldig ist und sie kann dann verurteilt werden. Und dazu hat jetzt Amnesty International eine Unterschriftenkampagne ins Leben gerufen, die kann man finden auf der Website von Amnesty. Und also normalerweise bin ich nicht so sehr für Unterschriftenaktionen, aber in dem Fall, glaube ich, sollte man das schon, könnte man das schon machen. Vielen Dank, Werner. Wir werden das unterschreiben. Es sind schon über 50.000 Unterschriften zusammengekommen nach dem letzten Stand. Vielleicht noch wichtig, hay una fiesta este fin de semana, la famosa fiesta del Raval, día 15, 16, 18, 10, 17, 18 de julio en el barrio del Raval. Hoy, viernes 16 de julio, en la Casa de la Solidaridad, en la calle Vista Alegre, 12, a las 19 horas, pase de películas Morir el Día, de Laia Maresa. A las 21 horas, concierto Am Úrsula en The Magnolias. Mañana, sábado 17 de julio, en la Plaza Valdoncella, calle Valdoncella, Chupinazo, inicio de fiestas a las 11:30 y luego todo un día con muchos acontecimientos, mucha fiesta, hay teatro, hay un taller de fango, de colores, hay karaoke, hay un concierto con Rasha Bari, reggae, Casparrata, punk y Nos Espectres rock en el barrio del Raval. Wir sagen tschüss, adeo, adios, adeo, goodbye, auf Wiedersehen. Tschüss, bis nächsten Freitag. Wir vertrauen in unsere Bourgeoisie, dass sie auch uns bis nächsten Freitag wieder neue Korruptionsskandale liefert weitere Schweinereien der herrschenden Klasse. Ihre Marionetten und ihre Schergen werden darüber berichten. Das sind deutliche Worte. Tschüss, adeo, adios. Übrigens, wir hoffen, dass das Thema Kontinuität, Wiederholungssendungen ab morgen wieder gut klappt hier auf FM 91.4. Ab morgen hoffen wir, dass die Wiederholungssendung zwischen 10 und 12 Uhr deutlich sauber mit gutem Klang über FM läuft. Jo, agur, tschüss, adeo, adios. Euer Detlef Jeskart. Jo.